Militärchef Ceausescu ist nach mehrtägigen blutigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und dem Militär gestürzt worden. Nach dieser befreienden Nachricht kurz vor Mittag überschlugen sich die Meldungen aus Bukarest. Sie zeigen, dass der Aufstand des Volkes gegen den Diktator auf letzte Widerstände des Regimes stößt und weiteres Blutvergießen verursacht. Nach der Flucht Ceausescus aus seinem Palast brach ein Freudetaumel unter der Bevölkerung Bukarests aus, der durch die Meldung des Bukarester Fernsehens über die Festnahme Ceausescus in der Nähe der Hauptstadt dann noch neue Nahrung erhielt. Eine Meldung, die der Sender jedoch kurz darauf widerrief. Gleichzeitig wurde bekannt, dass zum Diktator haltende Sicherheitskräfte auf dem Marsch nach Bukarest seien. Auch in Siebenbürgen sollen Kämpfe zwischen Verbänden des berüchtigten Staatssicherheitsdienstes und Einheiten der Armee, die sich mit den Demonstranten verbrüdert hatten, ausgebrochen sein. Inzwischen ging wieder eine Meldung ein, die erneut von der Festnahme Ceausescus und seiner Frau sprach. Das rumänische Drama ist offenkundig noch nicht zu Ende. Johannes Krotzki berichtet. Erregende Szenen im rumänischen Fernsehen. In einer Direktübertragung wurde die Öffentlichkeit 3 Stunden lang live über den Umsturz und die Verfolgungsjagd des flüchtigen Parteichefs Ceausescu informiert. Die Nachbarländer Bulgarien und Jugoslawien übernahmen das Programm. Auf den Straßen von Bukarest jubeln die Menschen. In ihren Händen schwingen sie Nationalfahnen, aus denen der Stern als Symbol der sozialistischen Herrschaft herausgeschnitten wurde. Dennoch beherrscht Unsicherheit das Land. Widersprüchliche Meldungen berichteten zuerst von der Verhaftung und dann wieder von der Befreiung des Diktators Ceausescu. Nach den bisherigen Schilderungen hatte das Ehepaar Ceausescu mit einem Hubschrauber die Hauptstadt verlassen, wurde dann aber auf einem Flughafen gesichtet. Von dort flüchteten die beiden in einem Personenwagen. Eine genaue Beschreibung des Wagens und das Kennzeichen wurden über Funk und Fernsehen der Bevölkerung bekannt gegeben. Während über das weitere Schicksal des Diktators zunächst widersprüchliche Meldungen vorlagen, gab später ein Sprecher des Komitees für das Heil des Vaterlandes bekannt, Ceausescu und seine Frau Elena seien 70 Kilometer nordwestlich von Bukarest von der Armee festgesetzt worden. Auch dessen Sohn Nico, der Parteichef von Sibiu war, zu Deutsch Hermannstadt, ist bereits im Gewahrsam der Armee. In Sibiu selbst, wie auch in anderen Landesteilen, kämpften noch Verbände von Polizei und Armee gegeneinander. Außerdem wird von weiteren Massakern an der Bevölkerung berichtet. Augenzeugen schilderten, dass ein erstes Massengrab der jüngsten Unruhen von Temeschwar gefunden wurde. Ein Grab, in dem über 630 Menschen liegen sollen. Über das Fernsehen, das in der Zwischenzeit zu einer Art Leitstelle für den Umsturz geworden war, wurde die Bevölkerung gewarnt, dass vereinzelt im Land das Trinkwasser vergiftet sein soll. Während im Inneren Rumäniens Zustände herrschen, die möglicherweise in einen Bürgerkrieg umzuschlagen drohen, wird von Jubelfeiern an den ungarischen und jugoslawischen Grenzübergängen berichtet. In beiden Grenzbereichen leben auf rumänischer Seite Minderheiten aus den jeweiligen Nachbarstaaten. Unterdessen hat sich der neue Regierungschef Corneliu Manescu mit einer Rede an die Bevölkerung gewandt. Er versprach ein Sofortprogramm, um die Lebensmittel- und Energieversorgung zu sichern. Der frühere Außenminister Manescu hatte Anfang des Jahres zusammen mit 5 weiteren ehemaligen hohen Politikern einen offenen Brief unterzeichnet, in dem Ceausescu für den Ruin des Landes verantwortlich gemacht wird. Seither war der jetzige Regierungschef unter Hausarrest gestellt worden. Unklar blieb zunächst ein Aufruf des staatlichen Fernsehens. In einem dramatischen Appell an das Militär bat ein Sprecher um Schutz vor heranziehenden Polizeitruppen, die offensichtlich den Sender unter ihre Kontrolle bringen wollten. Inzwischen hat das rumänische Fernsehen seine Sendungen wieder aufgenommen. Die rumänische Nachrichtenagentur Agea Press gab bekannt, dass ab sofort die Zensur abgeschafft sei. Ein Sprecher der Parteizeitung Scintea entschuldigte sich bei den Lesern für die jahrelangen Lügen seines Blattes. Er versprach, morgen wird das Volk erstmals seit 40 Jahren die Wahrheit in der Zeitung lesen. Noch versuchen Handlanger des gestürzten Diktators, das Rad des Volksaufstandes anzuhalten. Die Lage in Rumänien ist noch nicht ganz klar. In Bukarest ist unterdessen, wie Sie gerade hörten, eine neue provisorische Regierung gebildet worden. Wie wird es weitergehen? Ein Kommentar. Nochmals Johannes Krotzki. Die Scheinwelt von Nicolae Ceausescu ist zusammengebrochen. Bis zuletzt hatte der Diktator im falschen Glauben an die Autorität der persönlichen Macht versucht, den Erosionsprozess seiner Herrschaft zu stoppen. doch weder Militärs noch der Ausnahmezustand, weder die Toten auf den Straßen des Landes noch die internen Schuldzuweisungen haben es vermocht, den Diktator vor seinem Sturz zu bewahren. Eher gilt die Umkehrung. Genau diese Umstände haben den Diktator von der Macht vertrieben. Gerade das unrühmliche Ende des Clans zeigt, wie weit sich Ceausescu von der Wirklichkeit entfernt hatte. Sein anklagender Auftritt im Fernsehen, mit dem er sogenannte faschistische Elemente geißelte, war die makabere Vision eines Machthabers, der sich im eigenen Land nicht mehr auskannte. Dies ist keine Entschuldigung, sondern genau dies ist der Vorwurf, der an Ceausescu zu richten ist. Bei der politischen Bewertung der abgelaufenen Ära müssen sich Ost und West gleichermaßen kritische Fragen gefallen lassen. Denn jahrelang wurde das Regime in Rumänien vom Westen mit dem Attribut der Unabhängigkeit hochgelobt. Selbst der heutige amerikanische Präsident Bush schloss vor 5 Jahren seinen Besuch in Rumänien mit der Feststellung, dies sei eines der guten sozialistischen Länder, und er gab Rumänien das Prädikat besonders förderungswürdig. Auch der Osten, nicht zuletzt die Sowjetunion, scheute den Konflikt mit dem eigenwilligen Nachbarn. Warschauer Pakt und Comecon als Bindemittel der Integration reichten nicht aus, um Rumänien vor dem absurden Sonderweg seines Diktators zu bewahren. Mit Kopfschütteln musste man feststellen, dass die Sowjetunion den Herrscher in Bukarest noch zu seinem 70. Geburtstag neuerlich mit einem Leninorden auszeichnete, obwohl Moskau die Lage in Rumänien bereits als negativen Sonderfall eingestuft hatte. Unter dem Deckmantel des Sozialismus und der östlichen Staatengemeinschaft blieb aber nur noch das Gerippe einer Geistermacht, die sich auf Schrecken und Terror stützte. Dass dennoch die Armee zu weiten Teilen übergelaufen ist, liegt in einer für Rumänien spezifischen Situation. Große Teile der Armee dienen als Arbeiter- und Bautrupps, um die heimische Wirtschaft zu stützen. Jetzt zeigte sich die Kehrseite, nämlich die Solidarität mit den Demonstranten auf der Straße, deren tägliches Arbeitsschicksal die Soldaten gleichermaßen teilten. Nicht zuletzt der Selbstmord, oder war es gar Mord des Verteidigungsministers, dürfte ein Signal an die Armee zum Umsturz gewesen sein. Angesichts der dramatisch-tragischen Entwicklung, die nun in der Befreiung eines ganzen Volkes zu münden scheint, sind 2 wichtige Überlegungen vorrangig angebracht. Erstens muss die Frage der politischen Verantwortung und der politischen Weiterentwicklung für Rumänien geklärt werden. Dies ist ausschließlich ein Anliegen der Rumänen selbst. Einmischung von außen, auch gut gemeinte Ratschläge, wären hier falsch angebracht. Zweitens jedoch muss das Land seine wirtschaftliche Not überwinden, die Lebensmittellage verbessern und langfristig die veraltete Technologiestruktur sowie die überzentralisierte Planwirtschaft ersetzen. Hierfür ist ein Hilfsangebot aller europäischer Nachbarstaaten der geeignete Weg, Unterstützung mit politischer Solidarität zu verbinden. Gerade angesichts der Entwicklung zwischen Ost und West könnte Rumänien als Beispiel für eine neue, diesmal aber positive Sonderrolle gelten. Die Europäische Gemeinschaft, großzügig in ihrer wirtschaftlichen Hilfe für Reformländer, sollte die Gelegenheit nutzen, zusammen mit dem RGW nach einem gemeinsamen Notprogramm zu suchen, das man Rumänien anbieten könnte. Auch wenn die RGW-Länder selbst unter großen Schwierigkeiten leiden, sollte hier ein Signal gesetzt werden, der als Ausgangspunkt für wirkliche Zusammenarbeit zwischen Ost und West dienen könnte. Doch ungeachtet solcher Überlegungen, die sich mehr an der Praktikabilität als an politischen Idealen orientieren werden, gibt es einen Komplex, der auch in der Ära nach Ceausescu eine bedeutende Rolle für Rumänien spielen wird. Der Funke des Volksaufstandes ist von Temeswar übergesprungen auf das Land. Die ungarische Minderheit hatte entscheidenden Anteil an diesem Prozess. Wer sich leidenschaftslos mit dem Zusammenleben der Völker in Rumänien beschäftigt, wird aber feststellen, dass gerade die zwischennationalen Beziehungen systemunabhängig von einer eigenen historischen Qualität belastet sind. Egal ob im Exil oder zu Hause, das Verhältnis zwischen Ungarn und Rumänen wirft immer wieder ungeklärte Fragen auf. Dies lässt sich auch in Zukunft nicht vermeiden. Hier muss Rumänien eine Lösung finden, die dem neuen Freiheitsverständnis von Osteuropa angemessen ist und die nationalen Bedürfnisse aller miteinander lebender Völker innerhalb des Landes berücksichtigt. Die Mauer war ein Reinfall. Prag und Ost-Berlin schädigen das Geschäft. So drastisch sagt es zwar keiner, aber so wird in den Chefetagen der amerikanischen Fernsehnetworks schon länger gedacht. Die Faszination mit dem Abbau des Eisernen Vorhangs ist vorüber und schuld daran sind die Einschaltquoten. Die sinken, wann immer sich die Korrespondenten mit den jüngsten Nachrichten aus Prag, Ost-Berlin, Sofia, Litauen oder Moskau melden. Eine Meinungsumfrage des Time Mirror News Interest Index, der das Interesse an Nachrichten misst, hat gerade die Zahlen für Dezember veröffentlicht. Nur noch 28% der befragten 1235 Zuschauer interessieren sich lebhaft für die Ereignisse in Osteuropa. Im Monat November waren es immerhin noch 50%. Warum jetzt das Desinteresse? Diese Frage stellte Times Mirror auch und erhielt eine dreiteilige Antwort. A, sei die Geschichte sehr verwirrend. B, langweilig, weil immer die gleiche. Und C, könne man sich mit den Menschen und Ereignissen dort drüben nicht identifizieren. Nicht nur der Inhalt, auch die Form der Osteuropa-Nachrichten gefällt den Amerikanern weniger und weniger. Die positive Bewertung der Korrespondenten fiel von 40% auf 20%. They talk too much. Sie reden zu viel, heißt es. Wer nicht hören will, will fühlen. Das weiß Madison Avenue, die US-Werbeindustrie, schon lange. Und deshalb tummelten sich bereits Mitte November die ersten Commercial-Strategen an der Berliner Mauer. Als politische Nachricht, aktuelle Reportage oder reflektierender Kommentar mögen Mauer und Menschen, Politik und Geschichte ihren Marktwert hier verloren haben. Als sogenannte Doku-Ad, Dokumentarwerbung, erleben sie jetzt ein grausliches Comeback. Pepsi machte den Anfang mit einem 30-Sekunden-Spot, in dem eine Frau einem DDR-Soldaten eine Rose überreicht. Im Hintergrund hacken Kinderchen mit ihren Hämmerchen auf die große böse Mauer ein. Im Takt zu Händels Halleluja aus dem Messias und übertönt am Schluss von einem unsichtbaren Nikolaus. In this season of giving, the gift of freedom is the greatest gift of all, psalmiert er. In dieser Zeit des Schenkens ist das Geschenk der Freiheit das größte Geschenk. Wer nicht begreift, was Pepsi mit Ost und West, Frieden und Freiheit zu tun hat, der bekommt auch Probleme mit dem Parfumkonzern Quintessenz. Quintessenz bringt Brahms und die Wiedervereinigung einer deutsch-deutschen Familie. Nachgestellt von Ost-West-Schauspielern an einem Mauerstück, das zum angeblich kleineren Teil aus dem amerikanischen Spielfilm Checkpoint Charlie stammt. Was an der Berliner Mauer passiert ist, hat die Träume vieler Menschen erfüllt. Träume wahrmachen, darum dreht sich auch bei uns Parfumherstellern jeder Tag aufs Neue, flötet der Manager von Quintessenz. Der Schuhfabrikant Kenneth Cole kommt direkt zur Sache. Er hebt DDRler auf die Mauer und schreibt darunter, nun gibt es nichts, was noch irgendjemanden hindern könnte, zu unserem Ausverkauf zu kommen. Last, aber bestimmt nicht least, hat sich die Telefongesellschaft AT&T etwas einfallen lassen. Ein Ferngespräch, in dem Amerikaner von ihren Freunden und Verwandten in Berlin das Jubelfest nochmal aufgewärmt bekommen. 60 volle Sekunden lang, nach 18 Uhr. Billiger geht's nicht, sagt AT&T. Und unser Land in Europa isoliert wird, haben wir uns entschieden, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Es folgen glasklare Vorwürfe und Anklagen, die Punkt für Punkt belegt werden. Unter anderem zu den Themen Dorfzerstörung, verfassungswidrigen Einsatz der Polizei und Verletzungen der Menschenrechte. Für Manesco bedeutete die Veröffentlichung des Briefes, die natürlich im Westen erfolgte, Einschüchterungsversuche, Drohungen und schließlich Hausarrest. Für weitergehende Maßnahmen, etwa Straflager, Folter oder Ermordung, war Manesco offenbar zu prominent. Der heute 73 Jahre alte Politiker, Jurist und Wirtschaftswissenschaftler war 10 Jahre lang, von 1961 bis 1971, Außenminister. Dieses Amt bekleidete er auch, als sich Rumänien 1968 an der Invasion des Warschauer Paktes gegen den Prager Frühling nicht beteiligte. Damals sagte er bei einem Besuch in Wien. Das bedeutet, dass wir drücken unsere ganze Sympathie gegenüber dem tschechoslowakischen Volk aus. Convingerea noastră este că drumul ales de poporul tschechoslowak este just. Wir sind überzeugt, dass den Weg, welcher das tschechoslowakische Volk ausgewählt hat, ist ein richtiger Weg. Este drumul socialist. Das ist ein sozialistischer Weg. Al democrației și progresului. Der Demokratie und des Fortschrittes. Și că conducerea sa de partid și de stat se bucură de întregul respect al poporului tschechoslovac. Und dass die Führung der Partei und der Regierung, nicht wahr, die volle Unterstützung des tschechoslowakischen Volkes Aceasta hinter sich hat. Corneliu Manescu, 1968 in Wien. Er wurde, nachdem er 1971 in Ungnade bei seinem Herrn gefallen war, auf unbedeutende Posten abgeschoben, zuletzt als Botschafter in Paris. 1982 kehrte er nach Bukarest zurück. Niemand hörte von ihm, bis er den offenen Brief an Ceausescu verfasste. Und hier noch ein kurzer aktueller Nachtrag. Gegen 19 Uhr dann meldete das rumänische Fernsehen, dass in Bukarest wieder geschossen wird. Das berichtete jedenfalls der Korrespondent der ungarischen Nachrichtenagentur MTI aus Bukarest. Die ersten Schüsse seien gegen 6:30 in der Umgebung des Fernsehgebäudes und des Platzes der Republik gefallen. Das Fernsehen habe die Menschen aufgefordert, auf der Straße zu bleiben und die Mörder zu bekämpfen. Auch die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete zur gleichen Zeit, dass in der ganzen Stadt wieder geschossen werde. Ceausescu-loyale Truppen versuchten, sich den Weg ins Zentrum freizuschießen. So viel im Augenblick zur Lage. Wir wollen nun versuchen, in dieser Sendung, meine Damen und Herren, die Ereignisse in Rumänien ein bisschen zu bewerten, soweit es im Augenblick schon möglich ist. Fragen, warum... Diese Außen- und Studioaufnahmen stammen vom rumänischen Fernsehen, das zur Zentrale der Opposition geworden ist. Prominente informieren die Bevölkerung über die Lage im Land und rufen zur Besonnenheit auf. Am Nachmittag hatte das Fernsehen auch die Massendemonstration auf dem Platz der Republik übertragen. Neben Freiheit, Freiheit war auch der Ruf nach Bestrafung des Diktators zu hören. Nachdem sich die Soldaten auf die Seite der Demonstranten gestellt hatten, kam es zu Verbrüderungsszenen. Flaggen in den Nationalfarben wurden geschwenkt, aus denen das Staatswappen herausgeschnitten war. Etwa 1 Million Menschen soll sich an den Feiern in den Straßen der Hauptstadt beteiligt haben. Die Ostberliner Regierung wertete den Besuch Mitterrands als wichtigen Beitrag zum Bau eines gemeinsamen europäischen Hauses. Beide Seiten beschlossen eine Reihe von Wirtschafts- und Kulturabkommen. In Prag haben sich die Teilnehmer der Gespräche am runden Tisch darauf verständigt, den Bürgerrechtler und Dramatiker Havel als Kandidaten für das Präsidentenamt zu nominieren. Parlamentspräsident solle der Mitinitiator des Prager Frühlings Dubček werden, meldete die Nachrichtenagentur Četika am Abend. Havel und Dubček seien in der gesamten Bevölkerung geachtet und ihre Wahl entspreche dem Willen der Öffentlichkeit, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Kommunisten, der ehemaligen Blockparteien sowie der unabhängigen Bewegungen Bürgerforum und Öffentlichkeit gegen Gewalt. Die beiden Kammern des Parlaments sollen am 29. Dezember den neuen Präsidenten bestimmen. In der vorbereitenden Sitzung am Tag zuvor könnte der bisherige Parlamentspräsident Kukral von Dubček abgelöst werden. Herr Bundeskanzler, meine Damen und Herren, liebe Berliner, soeben ist das Brandenburger Tor für Fußgänger geöffnet worden. DDR-Ministerpräsident Hans Modrow heute kurz nach 15 Uhr am Brandenburger Tor in Ost-Berlin. Guten Abend, meine Damen und Herren, am Mikrofon begrüßt Sie Ursula Welter. Der 22. Dezember 1989 wird, daran besteht kein Zweifel, in die Geschichte eingehen. Ein Tag, der beweist, wie nah Freud und Leid beieinander liegen. Jubel am Brandenburger Tor in Berlin heute Nachmittag, Jubel auch in Bukarest am Morgen, als feststand, dass der Diktator Ceausescu gestürzt und in die Flucht geschlagen war. Der Jubel in Rumänien währte nicht lange, nicht nur, dass es bis zum heutigen Tage, Schätzungen zufolge, Tausende von Toten gegeben hat, auch heute wurde am späten Nachmittag wieder scharf geschossen. Ceausescus Anhänger versuchten noch einmal das Ruder herumzureißen, Hunderte von Tote, so Augenzeugen gab es dabei allein in Bukarest. Wir werden Sie gleich ausführlich über die Lage in Rumänien informieren und natürlich ist zweiter Schwerpunkt der Sendung die Öffnung des Brandenburger Tores. Ansonsten ein Abschlussbericht vom Besuch des französischen Staatspräsidenten François Mitterrand in der DDR, Informationen über Ergebnisse des runden Tisches von heute in der DDR und ein Streitgespräch zum Thema Panama mit dem Titel »Soll man den Sturz von Diktatoren erzwingen?« Zunächst aber der Tag in Rumänien. Auslöser für den Sturz Ceausescus heute Morgen war die Meldung vom angeblichen Selbstmord des Verteidigungsministers Milea, der sich geweigert haben soll, die Niederschlagung der Massenkundgebungen in Bukarest und anderen Städten des Landes zu leiten. Soldaten verbrüderten sich mit Demonstranten, stürmten Präsidentenpalast und ZK-Gebäude und besetzten die staatlichen Radio- und Fernsehstationen. Ulrich Berg, Kollege der DDR-Nachrichtenagentur ADN, übermittelte uns vor wenigen Minuten einen Bericht zur Lage in Rumänien in den letzten Stunden. Das wichtigste Ereignis des heutigen Tages hier in Bukarest ist sicherlich, dass der verhasste Ceausescu-Clan ein für alle Mal von der Macht entfernt worden ist. Vor wenigen Minuten wurde im Fernsehen ein Kommuniqué an das gesamte Land übertragen, verfasst vom Rat der Front zur nationalen Rettung. Einem Gremium von Bürgern, das sich jetzt anstelle der nicht mehr existenten Regierung gesetzt hat. In diesem Kommuniqué wird erklärt, dass eine neue Seite im politischen und ökonomischen Leben Rumäniens begonnen hat. Die Führung nationalen Rettung. Alle Machtstrukturen des Ceausescu-Clans seien beseitigt. Alle Macht im Staat hat jetzt dieser neu konstituierte Rat. Dann kommen noch eine ganze Reihe von Ausführungen vor dringlichen Aufgaben der nächsten Zeit. Bei Punkt 1 heißt es, Schluss mit der Diktatur und die Schaffung demokratischer und pluralistischer Regierungsformen. Es geht um die Organisation von Wahlen, die für den April vorgesehen sind. Es geht um die Trennung der Exekutive und der Legislative, nie wieder Ämter auf Lebenszeit heißt es. Festlegungen sind getroffen für die Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, mit Wasser, Strom und allem Lebensnotwendigen. Festgelegt wurde auch ein sofortiger Stopp der Exporte von Lebensmitteln und Treibstoffen, die für die Versorgung der Bevölkerung dringend selbst gebraucht werden. Heute Nachmittag hatte sich die Situation dramatisch zugespitzt, als die Dämmerung hereinbrach. Im Zentrum hatten sich im Laufe des Tages offenbar Truppen des Innenministeriums, zu denen auch der berüchtigte Sicherheitsdienst gehört, verschanzt. Sie begannen nach Anbruch der Dunkelheit im Stadtzentrum, sich aus ihren Löchern heraus zu verteidigen. Es gab heftige Gefechte, bei denen das ehemalige Königsschloss in Brand geschossen wurde, ebenso die Universitätsbibliothek und andere Gebäude im Zentrum. Jetzt hat sich die Lage weitgehend beruhigt. Nur noch hier und da hört man vereinzelt Schüsse fallen. Fernsehen sagte man, das seien Angehörige einer Terroristentruppe, die Ceausescu direkt unterstanden haben. Soweit der Bericht von Ulrich Berg, der uns vor wenigen Minuten direkt aus Bukarest erreichte. Am Telefon begrüße ich nun Gábor Kiszely. Die Meldungen, Herr Kiszely, der letzten Stunden sind doch recht widersprüchlich. Wir sollten vielleicht deshalb erst einmal zusammenfassen, wie es um den Diktator Ceausescu und seine Familie steht. Was weiß man über seinen Verbleib? Mehrere Male im Laufe des heutigen Tages ist die Meldung gekommen, dass er und seine Frau festgenommen worden seien. Immer wieder sollen sie dem Militär entkommen sein. Nun heißt es wieder, er und Elena Ceausescu seien irgendwo im Lande untergetaucht. Man weiß darüber bis zur Stunde nichts Genaues. Dafür weiß man aber, dass der Sohn Nicu Ceausescu endlich gefangen genommen worden ist. Er ist verhaftet worden und vor Augen von Millionen von Fernsehzuschauern ins Gebäude des Bukarester Fernsehens gebracht worden. Der Freudentaumel von heute früh, Herr Kiszely, war offenbar voreilig. Wir haben es gehört, Sturz zwar des verhassten Diktators, aber ihm Treue haben am Abend den Kampf gegen die Bevölkerung wieder aufgenommen. Es ist von Straßenkämpfen und Massakern in verschiedenen Städten Rumäniens die Rede. So ist es, aber auch von Friedensdemonstrationen beziehungsweise auch von der Übernahme der örtlichen Macht durch die Revolutionäre, so zum Beispiel in Brasov, so zum Beispiel in der Stadt Arad. In Brasov soll noch gekämpft werden. Andererseits, Befreiungstruppen sind unterwegs und bewegen sich auf Hermannstadt zu, wo sich die Staatssicherheitsbehörde immer noch kräftig zu halten scheint. Und vor etwa 20 Minuten ist im rumänischen Fernsehen eine Ansprache von Ion Iolescu zu Ende gegangen. Das ist ein Mitglied der soeben gebildeten Nationalen Befreiungsfront. Demnach sind die Prinzipien zusammengefasst worden. Das Einparteiensystem ist abgeschafft. Ab heute Rumänien heißt nur noch Rumänien und nicht mehr Sozialistische Republik. Die Dörferzerstörung ist ab sofort eingestellt worden und die Bevölkerung wird aufgerufen, Nationalkomitees zu bilden, die freien Wahlen, die im April stattfinden, sollen vorbereiten. Wir haben, Herr Kiszely, im bundesdeutschen Fernsehen erschreckende Bilder über Massengräber gesehen, die gefunden worden sind. Haben Sie solche Bilder auch gesehen? Was kann man denn davon berichten? Ja, da sind die Massengräber in der Nähe von Temeswar. Es geht darum, es ist auch mehrere Male in den vergangenen Tagen berichtet worden, dass in Temeswar die Sicherheitsbehörde, Securitate, die ermordeten Menschen entweder verbrannt oder aber außerhalb der Stadt verscharrt hat. Und nun werden diese Gräber freigelegt. Das sind wirklich entsetzliche Bilder. Zum Teil sieht man da auch verstümmelte Toten. Das sind solche, die von den Panzern überfahren worden sind. Ein Wort noch zur provisorischen Regierung, die Sie ansprachen, die nach dem Sturz von Ceausescu gebildet worden ist. An der Spitze der frühere Außenminister Corneliu Manescu. Wie schätzen Sie diesen Mann ein? Was trauen Sie ihm zu? Corneliu Manescu ist zweifelsohne ein integrer Politiker. Er genießt die Unterstützung der Armeeführung und ist auch bei der Bevölkerung sehr, sehr populär. Er ist in absoluter Übereinstimmung mit der Linie, die die Revolutionäre bzw. die Oppositionellen fordern. Und das sind letztlich und in erster Linie die Forderungen des Volkes nach Freiheit, nach Befreiung und nach Demokratisierung. Manescu ist auch im Westen kein unbekannter Name. Und es hängt davon ab, wie schnell nun die Sicherheitskräfte unter die Kontrolle der Armee, das heißt unter die Kontrolle der Nationalen Befreiungsfront gebracht werden können. Und noch etwas Kurzes dazu. Ganz Siebenbürgen weit kommt es zu Verbrüderungsakten zwischen Rumänen, Ungarn und Deutschen. Es heißt, die seien Freunde, wir sind, so heißt es, für ein freies Rumänien, für ein freies Land, für ein gleichberechtigtes, freies Zusammenleben. Eine sicherlich wichtige Verbrüderung für Rumänien. Danke, Gábor Kesselin nach Budapest. Die Rede war gerade vom ehemaligen Außenminister Rumäniens von Corneliu Manescu, der nun an der Spitze der provisorischen Regierung in Rumänien steht. Er mahnte heute die Bevölkerung zur Ruhe. Hier Originalton und Übersetzung seiner Ansprache. Wir haben keine Angst, wir haben niemanden zu fürchten. Kommt aus euren Häusern, kommt vor das Rathaus, friedlich und ruhig. Wir sind Menschen, wir sind Rumänen, wir sind Patrioten. Wir werden die Fehler der alten Regierung nicht fortsetzen. Wir müssen jetzt loyal sein. Wir brauchen den Dialog. Mehrere von uns arbeiten eine neue Regierung aus. Viele kennen mich nicht. Schießt nicht mehr, Hände weg von den Waffen. An das Innenministerium, an die Geheimpolizei. Ihr seid auch Menschen. Es kann nicht sein, dass ihr auf uns schießt. Wir sind nicht bewaffnet, noch nicht einmal mit Messern und Steinen. Wir haben das Volk auf den Straßen gesehen mit Parolen und Schreien gegen die alte Regierung. Gehen wir unter das Volk und fragen wir sie, was ihnen fehlt. Wir wollen kein Blut vergießen, keinen Tod. Das ganze Volk, das ganze Land soll nun friedlich auf die Straße gehen. Eine weitere Stimme zu den Vorgängen in Rumänien kam heute aus dem Exil. Ex-König Michael von Rumänien wandte sich in Genf an die internationale Presse. Rainer Burchardt berichtet. Sichtlich bewegt und mit leiser Stimme hat sich heute Abend der rumänische Exilkönig Michael I., begleitet von seiner nominellen Thronfolgerin und Tochter Margareta, im Genfer Nobelhotel Beau Rivage zu Wort gemeldet. Fast auf den Tag genau vor 42 Jahren, nämlich am 30. Dezember 1947, hatte er wegen tiefgreifender Meinungsverschiedenheiten mit den damaligen kommunistischen Machthabern in Bukarest abdanken müssen. Von Zeit zu Zeit meldete sich der Exilkönig, dem in der Schweiz unter der Auflage politischer Enthaltsamkeit Asyl gewährt worden war, vorsichtig in der Öffentlichkeit. In Hintergrundgesprächen mit Journalisten in seiner Villa am Genfer See hatte er indessen stets schonungslose Kritik am Ceausescu-Regime geübt, auch als dieser im Westen noch relativ wohl gelitten war, weil er nicht nach Moskaus Pfeife tanzte. Der inzwischen 68-jährige Exilkönig, der als erfolgreicher Börsenmakler in der Schweiz seinen Lebensunterhalt verdienen musste, blieb auch heute angesichts der verwirrenden Meldungen aus Rumänien zurückhaltend. Wenig geschlafen habe er in der vergangenen Nacht, sich tagsüber mit Freunden beraten, aber noch keinen Kontakt mit Bukarest oder etwa politischen Führern in West oder Ost aufgenommen. Von sich aus werde er dies vorerst auch nicht tun. Er, dem Stalin noch in den 40er Jahren wegen seines Abfalls von Hitler-Deutschland im Jahre 1944 den Lenin-Orden verliehen hatte, war indessen die tiefe Genugtuung über den Sturz Ceausescus anzusehen, aber auch Trauer über die vielen Opfer dieser Tage in seiner Heimat. Es sei in den letzten Stunden ja alles so schnell hin und her gegangen, dass man gar nicht hinterherkomme, meinte der Ex-Monarch. Er appellierte an alle Rumänen, die Gewalt sofort zu beenden, sich brüderlich an den Wiederaufbau des Landes zu machen und vor allem den Weg der nationalen Versöhnung zu beschreiten. Er selbst sei bereit, wie er sagte, seinem Volk ohne Vorbehalt zu dienen. Sollte man ihn rufen, so werde er in einer konstitutionellen Monarchie die Gleichheit aller Rumänen, uneingeschränkte politische Tätigkeit aller Kräfte und die demokratischen Prinzipien befürworten und beachten. Und beim wirtschaftlichen Wiederaufbau werde er sich aktiv um internationale Hilfe bemühen. Zum gegenwärtigen Regierungschef Manescu wollte er sich nicht weiter äußern. Er kenne ihn nicht persönlich, wisse nur, dass er ein Mann des bisherigen Regimes gewesen sei, meinte der Ex-König einschränkend. Es lebe Rumänien, schloss Exilkönig Michael I. seine Stellungnahme ab, wobei er das Volk vor Selbstjustiz warnte. Die Staatsterroristen von gestern, so sagte er, sollten ihre gerechte Strafe erhalten. In Moskau, Bonn, Ost-Berlin und anderswo wurde heute gleichermaßen scharf verurteilt, was sich in den letzten Tagen in Rumänien abgespielt hat. Auch Vertreter der Europäischen Gemeinschaft konnten sich heute zu einem Urteil durchringen. Hans-Peter Gerner in Paris, scharfe Worte auch von dort? Ja, am Rande des wiederbelebten euro-arabischen Dialoges haben die 12 Außenminister der Europäischen Gemeinschaft in einer Sondersitzung heute hier in Paris beschlossen, Rumänien wie vor einigen Monaten schon Polen, eine Lebensmittelsoforthilfe zur Verfügung zu stellen, deren Umfang noch zu bestimmen bleibe. Dies ergaben heute Abend zumindest der französische Außenminister Roland Dumas und der Brüsseler Kommissionsvorsitzende Jacques Delors bei einer Pressekonferenz in Paris bekannt. Ab heute schon, so sagte Delors weiter, würden im Rahmen der Gemeinschaft die gesamte Skala weiterer Hilfsmaßnahmen für Rumänien geprüft. Und in diesem Zusammenhang wurde aus Brüssel bekannt, dass bereits für 1 Million Dollar medizinische Hilfe an Rumänien abgegangen sei. In einem außerordentlich scharf gehaltenen Kommuniqué verurteilten die Außenminister der 12 die gestürzte Diktatur. Um diesen Sieg zu erringen, so heißt es in dieser Erklärung wörtlich, habe das rumänische Volk den hohen Preis jahrelanger Tyrannei und mit dem Massaker Unschuldiger bezahlen müssen, um die Hilfeleistungen, vor allen Dingen die Lebensmittel-Soforthilfe festsetzen zu können, wollen sich Dumas als Außenminister des gegenwärtigen Ratsvorsitzenden Frankreich und Delors schon in den nächsten Tagen nach Bukarest begeben. Soweit also aus Paris. Danke. Mit verstärkten Kontrollen will sich die DDR gegen allzu kauflustige Besucher aus dem Westen wappnen, wenn die bisherigen finanzpolitischen Barrieren gefallen sind. Die für den Wirtschaftsbereich zuständige stellvertretende Ministerpräsidentin Christa Luft bekräftigte vor dem runden Tisch die Ankündigung einer verstärkten Zollüberwachung, mit der die Ausfuhr begehrter und durch Subventionen besonders preisgünstiger Waren verhindert werden soll. Auch der Schmuggel von DDR-Mark soll durch Einreisekontrollen im Stichprobenverfahren unterbunden werden. Erforderlich wird künftig beim Kauf bestimmter Erzeugnisse die Vorlage der offiziellen Umtauschbescheinigung. Frau Luft erklärte weiter: In Valuta-Hotels und an Intertankstellen, also an den Zapfsäulen, wo bleifreies Benzin getankt wird, werden Bundesbürger und Westberliner weiterhin D-Mark zu zahlen haben. Bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen, und das sage ich auch als Frau ausdrücklich, das ist ein Problem, wo ich meine Sorgen habe. Der Friseur ist bei uns gut um die Hälfte billiger als drüben. Massage ist viel billiger, Schuhreparaturen und so weiter. Bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen schlagen wir vor, und auch dies wird in den nächsten Tagen in den Geschäften dann sichtbar sein, dass man hier den Ausweis verlangt. Die Regierung sei handlungsfähig und verfüge über ein Konzept wirksamer Maßnahmen gegen mögliche Abkäufe durch Westbesuche, betonte die Ministerin. Sie wandte sich zugleich gegen die Sorge in der eigenen Bevölkerung vor unerwarteten geldpolitischen Maßnahmen. Ein Umtausch der Banknoten werde nicht geplant, er sei ökonomisch nicht sinnvoll und würde nur zu Vertrauensverlust führen. Allerdings mache der beträchtliche Kaufkraftüberhang erhebliche Sorgen, und hinzu kämen neue Lohnforderungen in verschiedenen Bereichen. Es werde an, wie die Ministerin wörtlich sagte, nicht wenigen Punkten deshalb auch mit Streik gedroht. Dies betreffe besonders verschiedene örtliche Verkehrsbetriebe. In manchen von ihnen stelle sich die Frage ganz akut mit Entscheidungen noch im Lauf des heutigen Tages. Ich darf ein paar Betriebe mal konkret nennen, die uns haben wissen lassen, dass sie sich hier an die Spitze stellen wollen. Das ist der Kraftverkehr Eisleben, die Leipziger Verkehrsbetriebe, Stadt- und Gemeindewirtschaft Wildau und eine ganze Reihe anderer Betriebe. Es geht hier um Lohnerhöhungen, und ich betone, die Regierung hat Verständnis für die Lage, in der die Werktätigen sich befinden. Aber ich brauche hier wohl nicht auszuführen, was es bedeuten würde, wenn im Verkehrswesen etwas und nun auch noch in dieser Zeit, in der wir leben, lahmgelegt werden würde. Die Regierung, so die Wirtschaftsministerin, könne nicht allen Lohnforderungen nachkommen. Dies würde zum schnellen Verbluten der DDR-Wirtschaft führen. Ferner wandte sich die Ministerin gegen Befürchtungen einer drohenden Arbeitslosigkeit. Die nötigen Rationalisierungsmaßnahmen sollten nicht zu Entlassungen führen, sondern zur Neubeschäftigung als Folge wirtschaftlicher Strukturveränderungen. Schon jetzt seien mindestens 250.000 Arbeitsplätze nicht besetzt, und es müssten zudem neue Beschäftigungsbereiche ausgebaut werden, vor allem im Dienstleistungssektor. Das Problem, dass es zu wenig Arbeit geben könne, stelle sich nicht, versicherte die Ministerin. Der französische Staatspräsident François Mitterrand hielt sich bis heute in der DDR auf. Sein Motiv für diese Visite natürlich die Einflussnahme auf das, was die Deutschen hier wie dort in diesen bewegten Zeiten vereinbaren und was aus Sicht des Europäers Mitterrand natürlich im europäischen Zusammenhang gesehen werden sollte. Der französische Staatspräsident beendete seine Visite heute Mittag und machte zuvor ganz deutlich, wie er sich die deutsche Zukunft vorstellt. Gerhard Irmler berichtet. Das Hervorstechendste an François Mitterrands politischen Äußerungen ist, dass sie interpretierbar sind. Dies gilt auch für seine Einlassungen während seines dreitägigen Staatsbesuchs in der DDR zur deutschen Frage. Hat er sich nun für die Einheit des deutschen Volkes stark gemacht oder nicht? Oder hob er nicht vielmehr die Unverletzlichkeit der Grenzen hervor und die Gefahr einer Destabilisierung in Mitteleuropa, sollten sich die Deutschen ohne den Segen ihrer Nachbarn finden und womöglich wieder vereinigen? Beides ist je nach Optik richtig. Kein Zweifel kann jedoch daran bestehen, dass sich der französische Staatspräsident noch nie so ausführlich mit der deutschen Frage beschäftigt und bisher wohl auch noch nie so positiv dazu eingelassen hat. Frankreich werde sich einem Einigungsprozess der beiden deutschen Staaten nicht entgegenstellen, meinte François Mitterrand vor Leipziger Studenten. Ähnliches sagte er auch bei einem Staatsbankett, das der DDR-Staatsratsvorsitzende Manfred Gerlach zu seinen Ehren gab. Das Streben nach Einheit sei zunächst einmal eine Angelegenheit der Deutschen, die in freien und geheimen Wahlen darüber entscheiden sollten, was sie wollen. Mitterrand weiß Ort und Zeitpunkt also stets wohl zu wählen. Bisher war das Streben der Deutschen nach Einheit für den französischen Staatspräsidenten nur legitim und während des von ihm eilends einberufenen Osteuropa-Gipfelgesprächs der EG-Regierungschefs Mitte November sei, so Mitterrand, damals über die deutsche Frage gar nicht gesprochen worden. Auffallend ist, dass Mitterrand das Wort Wiedervereinigung, französisch Réunification, bisher zu keinem Zeitpunkt fallen ließ. Dem von Mitterrand mittlerweile mehrfach als berechtigt charakterisierten Streben nach Einheit setzte er in Ostberlin aber auch die Sorge vor einer Destabilisierung in Mitteleuropa entgegen und warnte all diejenigen, die von Grenzveränderungen träumen. So bestätigte Mitterrand dem DDR-Ministerpräsidenten Hans Modrow, dass dieser einer der Männer sei, von dem die Stabilität in Europa abhinge, und sprach von der Verantwortung, die Modrow dabei habe. Gegenüber dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Gerlach zeigte Mitterrand sogar Verständnis dafür, dass die DDR im demokratischen Veränderungsprozess ihre eigenen Werte bewahren wolle. Nach Auffassung des französischen Staatspräsidenten ist die deutsche Frage eingebunden in den gesamteuropäischen Einigungs- und Verständigungsprozess, wobei er stets die Interessen der deutschen Nachbarn als besonders sensiblen Punkt hervorhebt. In seiner Abschlusspressekonferenz hob François Mitterrand hervor, dass neue Fragen neue Antworten verlangten. Frankreich werde den Deutschen zwar keine Lehren erteilen, wie sie sich zu verhalten haben, sie stünden schließlich nicht unter Vormundschaft, wenn es jedoch um den Status von Europa gehe, sei Frankreich unmittelbar betroffen. Künftige Strukturen müssten gründlich bedacht werden. Selbst wenn die Westdeutschen um der Wiedervereinigung willen aus der Integration der NATO ausscheiden wollten, sei dies ihre Angelegenheit, meinte der französische Staatspräsident. Von einem derartigen Szenario sei man aber noch weit entfernt. BLF. Kontrovers. In Panama, meine Damen und Herren, wird weiter geschossen. 500 Tote werden inzwischen gezählt. Die Suche nach General Noriega geht weiter. Ein wesentliches Ziel der amerikanischen Intervention in Panama ist also noch nicht erreicht. Die Intervention der USA hat in der Region, aber auch in Europa, unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Einig ist man sich zwar über die Illegitimität des Diktators Noriega und...